Feels like losing my lips, something on which to stick. As I cast about my options, I become aware. Ein bisschen zu blass, die Haare ein bisschen zu schwarz gefärbt. Eine Art Grufti ist er, eher einsamer Kellerassel als extrovertierter Sonnenanbeter. Wer Anders Trentemöller nur als gefeierten DJ bei Großraves kennengelernt hat, der hat vielleicht kein Bild von der schüchternen, introvertierten Seite eines der weltweit berühmtesten Dänen. Der war immer eher ein Außenseiter-Typ, hat schon als Kind lieber drinnen Musik gemacht an Schlagzeug und Piano als draußen gespielt und blieb als letzter übrig, wenn ein Fußballteam gewählt wurde. I was used to be alone. Ich war immer daran gewöhnt, allein zu sein. Und das suche ich auch gerade beim Komponieren. Ich brauche keine Leute, die mir da hereinreden. Ich will die Kontrolle haben, solange es geht. Wenn das Album fertig ist, treffe ich mich gerne mit der Band, teile meine Musik und nehme ihre Ideen auf und verändere ein bisschen. Ideas to how the music can change also. Also der komplette Kontrollfreak. I admit. Ja, das gebe ich zu. Ja, okay. Aus seinem Heimatstädtchen Vordingborg stammen auch Pädagoge Jesper Juhl und Fußballer Morten Olsen. Als Kind ist es schön da, umgeben von Wald und nah am Meer, als Jugendlicher langweilig. Anders Trentemöller verlässt wie Juhl und Olsen die Insel-Idylle, geht mit 18 nach Kopenhagen, spielt zunächst Hammond-Orgel in einer Bluesband, wird von Post-Punk und Darkwave erfasst. Ich habe auf einmal diese Musik gehört, die mich direkt angesprochen hat. Vielleicht wird so etwas wie The Cure auch besonders leicht der Soundtrack deines Lebens, wenn du 14 oder 15 bist. Also viele dieser Bands von damals, Suicide, The Cure oder Joy Division, sind immer noch ein Teil von mir und klar, das hört man dann auch in meiner eigenen Musik. Kein Wunder also, wenn der Kollege der Spex jetzt zum neuen Album Fiction schreibt, The Cure heißen jetzt Trentemöller. Vielleicht klingt der neue Sound, den der 43-Jährige auf seinem vierten Studioalbum endgültig gefunden hat, aber auch mehr nach New Romantic, nach Soothie and the Banshees, wer erinnert sich noch? Und immer wieder auch nach Wolkenbildern, dunkel verhangen, verträumt, dahinschwebend. Jedenfalls hat sich der neue Trentemöller vom Minimal-Techno endgültig hinentwickelt zu einem eigenen Düster-Pop, vom Groß-Rave-tauglichen Trackformat zur Songstruktur. Ich habe es nicht geplant und es fühlt sich ganz natürlich an, in Strophen und Refrains zu denken, einen Song rund um seinen Gesang aufzubauen. Denn bei diesem Album wollte ich mich wirklich von meinen Gewohnheiten trennen. Normalerweise packe ich eine Menge Sounds übereinander und jetzt wollte ich alles radikal vereinfachen. Also vielleicht nicht 10 Keyboard und 8 verschiedene Gitarrensounds, sondern nur eine Gitarre. Mehr Leerraum in der Musik schaffen. Also das war wirklich eine Veränderung, verglichen mit meinen früheren Sachen. So that was definitely a change compared to my earlier stuff. Geblieben ist seine Vorliebe für eine bestimmte Art von weiblichem Gesang, wie ihn jetzt wieder Marie Fisker und Jenny Beth von der Londoner Band Savages intonieren. Kühn und unterkühlt, mit assoziativen Gedankenketten in den Texten statt durcherzählter Geschichten. Gemäß dieser Vorgabe lässt der Kontrollfreak seine Sängerinnen machen, denn Trentemöller ist selbst kein Textdichter. Aber einer, der viel Wert legt auf die passende Atmosphäre für sein Gesamtkunstwerk aus Musik und dem Artwork für Alben und Videos, Fotos und Bühnengestaltung. Und diese Gesamtästhetik war auch der Grund, warum Regisseure wie David Lynch, Oliver Stone und Pedro Almodovar schon Trentemöller Musik für ihre Filme ausgesucht haben. Entsprechend cineastisch und Trentemöller typisch nordisch-melancholisch klingen auch die Instrumentalstücke auf dem wunderbaren neuen Album Fiction. People are, you know, always talking about this Nordic sound and some sort of melancholic vibe too. Die Leute reden über diesen nordischen Sound und so eine melancholische Atmosphäre in der Musik aus Skandinavien. Das kommt schon aus unserer Folkmusik vor 500 Jahren. Immer irgendwie dunkel und in Moll. Ich komponiere auch in dieser Stimmung, aber ich versuche, etwas Licht und Hoffnung hereinzubringen und verschmelze gerne diese Gegensätze in meiner Musik. All those contrasts is something that I like to melt into the music. Diese Gegensätze prägen sein Werk. Einerseits zwischen diesem eingetrübten Sound, zu dem Trente Møller inspiriert wird, wenn er im November allein am Strand vor seinem Studio spazieren geht. Und andererseits seinen unbedingt tanztauglichen Beats, wenn er, wie jetzt, mal wieder mit seiner Band die Bühnen der Welt bereist. Aus der Gruft hinaus ins Licht, mit einem Album, das die Melancholie in über 50 Schattierungen des Grau malt.